Macht uns Angst zu Extremisten? Viele Analysen über die Spaltung der Gesellschaft nennen Angst als Grund für den erstarkten Rechtspopulismus in Europa. So schließen sich beispielsweise der Politikwissenschaftler Franz Walter und seine Kollegen der Analyse des amerikanischen Soziologen Seymour Lipset an, dass Abstiegsängste zu Extremismus führen. Und der Psychologe Borwin Bandelow meint, Fremdenfeindlichkeit entspringe irrationalen Ängsten. Doch oft fehlt hier ein Bezug zur aktuellen Emotionsforschung. Angst allein macht Menschen nicht fremdenfeindlich oder antidemokratisch, sondern zunächst einmal empfänglich für Themen wie Ordnung, Schutz und Sicherheit, zum Beispiel für erhöhte Polizeipräsenz, Videoüberwachung oder den Einbau von Haustüren der Widerstandsklasse 6. Wie in den Folgekapiteln noch deutlicher wird, sind Angst und andere Emotionen keine niederen Instinkte, sondern komplexe Zustände. Und es ist vor allem ein übersteigertes Ekelempfinden, das für rechtsradikales Denken verantwortlich ist. Genau genommen spricht jede Partei Ängste an, die sich auf ganz unterschiedliche Bedrohungen beziehen. Die Linke und die SPD treibt die Angst vor dem sozialen Abstieg und der Altersarmut um. Die FDP hat Angst, dass Bürgerrechte und die unternehmerische Freiheit eingeschränkt werden. Die Wähler der Grünen haben Angst, dass die Natur Schaden nimmt, was man schon daran sieht, dass die Grünen immer dann in den Umfragen zulegen, wenn die Umwelt sichtbar in Gefahr ist. Nach dem Atomunglück in Fukushima und nach dem langen Sommer 2018, einem der heißesten seit 130 Jahren. Die CDU und ein Teil der CSU setzen bei ihren Wählern auf die Angst vor dem Traditionsverlust und vor Kriminalität. Die AfD schließlich und der andere Teil der CSU haben im Jahr 2018 die Angst vor Flüchtlingen in das Zentrum ihrer Agenda gerückt. Ängste sind für sich genommen nichts Verwerfliches, denn sie zeigen erst einmal an, dass wir etwas als bedroht ansehen, das wir wertschätzen. Wir haben Angst vor Krankheit, weil uns an unserer Gesundheit gelegen ist, und Angst um unsere Kinder, weil wir sie lieben. Eine Schutzfunktion der Angst liegt auch darin, dass sie uns vorsichtig macht. In vielen Fällen ist das hilfreich, in manchen hingegen nicht. Besonders, wenn einige aus ihren ungerechtfertigten Ängsten auch noch die falschen Konsequenzen ziehen.